ruhigen Nächte, sternenstill, halblaut mein Gitarrenspiel, schwebend in der Stille, die umgibt uns. Schweigsam denken, stilles Träumen, ruhiges Gehen am stillen Strom, und die Fenster schauen zu den Bergen und zur See, wie lieblich. Ein Lied zu der Gitarre, mit dem ich meine Liebste glücklich mache. Sehr viel Ruhe, Gedanken schwer, noch viel Zeit fürs Träumen mehr. Das Fenster blickt hin zum Corcovado, zum Erlöser, oh wie schön. Ich wünsch mir ein Leben sehr, auf ewig schön mit dir nur hier, bis einst unsere Flammen dann erloschen. Ich, der voller Trauer war, die Welt für sich verloren sah, bis ich dich fand, dich kennenlernte. Ich fand in dir den Sinn meines Daseins.